Ich freu mich, wenn die Sonne lacht. Ich freu mich, scheint der Mond bei Nacht. Ich weiß oft selber nicht, warum. Ich bin halt dumm. Ich freu mich, wenn ich schlafen geh und wenn ich in der Früh aufsteh. Ich weiß oft selber nicht, warum. Ich bin halt dumm. Die Welt ist ja so wunderschön, nur sieht's nicht jedermann. Und man muss alles richtig sehen, nur darauf kommt es an. Ich freu mich, wenn ich Leute find, die so wie ich sehr glücklich sind. Ich weiß oft selber nicht warum, ich bin halt dumm.